Der Umkehrschluss ist ernüchternd. Ein Teil der französischen Wähler hat offenbar ebenfalls nur nach Aussehen entschieden. Sonst hätten die Kinder nicht so nah beim tatsächlichen Wahlergebnis liegen können. Oder wie es Robert Sapolsky ausdrückt, viele Erwachsene entscheiden bei einer politischen Wahl wie Kinder, die man fragt, wer soll Kapitän auf dem Schiff der Teletubbies sein? Verwandte Experimente zeigen, dass äußerlich sichtbare Merkmale für Intelligenz und Gesundheit politischen Kandidaten Vorteile bei Wahlen verschaffen. Vor allem aber müssen sie Vertrauenswürdigkeit oder Dominanz ausstrahlen. Bei männlichen Kandidaten sind für Letzteres ein breiter Kiefer und ein markantes Kinn hilfreich, die Wähler weltweit mit Autorität und Durchsetzungskraft verbinden. Sowohl in westlichen als auch in südostasiatischen Ländern bevorzugen die Wähler in Kriegszeiten eher Kandidaten und Kandidatinnen mit älteren, maskulinen Zügen und in Friedenszeiten eher solche mit jüngeren, femininen Zügen. Kurz gefasst, in unserer Kultur zeigen sich Hierarchien im Siezen, in akademischen Titeln und in der Rangordnung großer Kollektive, etwa in Konzernen oder der Armee. Vertikale Entscheidungsebenen sind notwendig, damit große Gruppen handlungsfähig sind. Menschen sind schon als Kleinkinder für Rang und Status sensibilisiert, unterscheiden sich jedoch in ihrer Vorliebe für starre Hierarchien, die unter Konservativen stark und am rechten Rand extrem ausgeprägt ist. Wer sich so politisch einordnet, bevorzugt autoritäre Institutionen wie die Polizei oder das Militär, verurteilt Respektlosigkeit ihnen gegenüber und stimmt bei Normverletzungen eher für Vergeltungsmaßnahmen und harte Strafen und lässt sich besonders in Krisenzeiten von Politikern mit einem dominanten Aussehen und Auftreten beeindrucken.